Blockchain-Technologie. Durch den überraschenden Wertzuwachs von Bitcoin und der Schwierigkeit, seine Funktionsweise und technischen Details zu verstehen, herrschte große Verwirrung. Die vielleicht hartnäckigste und bekannteste Verwirrung ergibt sich aus der Vorstellung, dass der Mechanismus, der Bestandteil des Betriebs von Bitcoin ist und bei welchem Transaktionen in Blöcke zusammengepackt werden, die zu einem Hauptbuch, Ledger, zusammengefügt sind, in irgendeiner Weise eingesetzt werden kann, um wirtschaftliche oder soziale Probleme zu lösen, zu verbessern oder sogar zu revolutionieren, wie es üblicherweise bei jedem neumodischen Spielzeug der Fall ist, das heutzutage erfunden wird. Bitcoin ist nicht wichtig, aber die zugrunde liegende Blockchain-Technologie ist das, was vielversprechend ist, lautet ein Mantra, das zwischen 2014 und 2017 von Bankmanagern, Journalisten und Politikern bis zum Erbrechen wiederholt wurde, die alle eines gemeinsam haben: ein mangelndes Verständnis dafür, wie Bitcoin tatsächlich funktioniert. Die Fixierung auf die Blockchain-Technologie ist ein großartiges Beispiel für die Cargo-Kult-Wissenschaft, einer These, die der Physiker Richard Feynman populär machte. Die Geschichte besagt, dass das US-Militär während des Zweiten Weltkriegs Landebahnen für Flugzeuge einrichtete, um bei militärischen Operationen auf einer Insel im Südpazifik zu helfen. In den Flugzeugen wurden oftmals auch Geschenke für die Einheimischen der Insel mitgebracht, die sich sehr darüber freuten. Nachdem der Krieg zu Ende war und die Flugzeuge nicht mehr in diesem Gebiet landeten, versuchten die Einheimischen ihr Bestes, um die Flugzeuge und ihre Fracht zurückzuholen. In ihrer Verzweiflung ahmten sie das Verhalten der längst verschwundenen Bodenkontrolleure des Militärflughafens nach und dachten, dass wenn sie einen Mann mit einer Antenne in eine Hütte stecken und ein Feuer anzünden, wie es die militärischen Bodenkontrolleure früher taten, die Flugzeuge zurückkommen und ihnen die Geschenke bringen würden. Eine solche Strategie konnte offensichtlich nicht funktionieren, denn die Verfahrensweisen der Bodenkontrolleure stellten keine Flugzeuge aus dem Nichts her. Sie waren nur ein integraler Bestandteil eines aufwendigen technologischen Prozesses, der mit der Herstellung der Flugzeuge und deren Abflug von ihren Stützpunkten begann, was die Inselbewohner im Südpazifik nicht verstehen konnten. Ebenso wie diese Inselbewohner gibt es viele Leute, die die Blockchain-Technologie als einen Prozess propagieren, der für sich genommen wirtschaftliche Vorteile generieren könnte, und verstehen dabei nicht den größeren Prozess, von dem die Blockchain nur ein Teilaspekt ist. Der Bitcoin-Mechanismus zur Feststellung der Echtheit und Gültigkeit des Ledgers ist äußerst komplex und kompliziert, dient aber einem expliziten Zweck: der Ausgabe einer Währung und der Online-Bewegung von Werten ohne die Notwendigkeit eines vertrauenswürdigen Dritten. Blockchain-Technologie, soweit es so etwas gibt, ist keine effiziente, billige oder schnelle Art, um Online-Transaktionen durchzuführen. Sie ist eigentlich im Vergleich zu zentralisierten Lösungen immens ineffizient und langsam. Der einzige Vorteil, den die Technologie bietet, ist die Eliminierung der Notwendigkeit, auf die Vermittlung durch Dritte zu vertrauen. Die einzig möglichen Anwendungen dieser Technologie sind Prozesse, in denen der Wegfall einer Vermittlung durch Dritte für den Endverbraucher von so hohem Stellenwert ist, dass dies die gestiegenen Kosten und die verlorene Effizienz rechtfertigt. Und der einzige Prozess, bei dem es der Technologie tatsächlich gelingen kann, die Vermittlung durch Dritte zu eliminieren, ist der Prozess, bei dem der native Token des Netzwerks selbst verschoben wird, da die Blockchain-Software keine integrierte Kontrolle über irgendetwas hat, das außerhalb von ihr stattfindet. Ein Vergleich wird helfen, ein Gefühl dafür zu bekommen, wie ineffizient Bitcoin als Methode zur Durchführung von Transaktionen ist. Wenn wir die Merkmale der Dezentralisierung, der Proof-of-Work-Verifizierung, des Minings und des Nichtvertrauens in Dritte beiseite lassen und uns eine zentralisierte Version von Bitcoin vorstellen, würde sie im Wesentlichen aus einem Algorithmus zur Generierung von Coins und einer Datenbank zu den Besitzverhältnissen der Coins bestehen, die täglich etwa 300.000 Transaktionen verarbeitet. Solche Aufgaben sind trivial und könnten von jedem modernen PC zuverlässig ausgeführt werden. Tatsächlich kann ein handelsüblicher Laptop für Endverbraucher so konzipiert werden, dass er etwa 14.000 Transaktionen pro Sekunde oder das gesamte aktuelle tägliche Transaktionsvolumen von Bitcoin innerhalb von 20 Sekunden verarbeitet. Um das gesamte jährliche Transaktionsvolumen von Bitcoin zu verarbeiten, würde ein normaler Laptop etwas mehr als 2 Stunden benötigen. Das Problem mit dem Betrieb einer solchen Währung auf einem einzigen privaten Laptop ist jedoch, dass dieser Betrieb ein absolutes Vertrauen in den Besitzer des Laptops und in die Sicherheit dessen vor Angriffen voraussetzt. Das dezentrale Peer-to-Peer-Netzwerk von Bitcoin mit Proof-of-Work-Verifizierung ist derzeit die einzige Lösung, die es ermöglicht, ein einfaches Softwaresystem zum Laufen zu bringen, ohne das Vertrauen einer einzigen Partei zu erfordern, damit keine Transaktionsdaten gefälscht oder die Wechselkurse der Währungsemissionen manipuliert werden können. Diese Problemstellung ist kein triviales Softwareproblem, weshalb es Jahrzehnte dauerte, bis man eine Lösung fand, die diese Anforderungen nachweislich erfüllen konnte. Während ein guter Laptop für Endverbraucher heute eine Hashrate von etwa 10 Megahashes pro Sekunde aufweist, verarbeitet das Bitcoin-Netzwerk insgesamt etwa 20 Exahashes pro Sekunde, was 2 Billionen Laptops entspricht. Um die Notwendigkeit des Vertrauens zu beseitigen, muss man demnach die Rechenleistung für den Betrieb einer einfachen Währungs- und Datenbanksoftware etwa um den Faktor 2 Billionen erhöhen. Nicht die Währung und ihre Transaktion erfordern so viel Rechenleistung, sondern der Aufwand, um das ganze System unabhängig vom Vertrauen in Dritte zu machen. Damit ein beliebiger sonstiger Rechenprozess mit Blockchain-Technologie betrieben werden kann, muss er 2 Kriterien erfüllen. Erstens müssen die Vorteile der Dezentralisierung überzeugend genug sein, um die Mehrkosten zu rechtfertigen. Für jeden Prozess, der noch irgendeine Art von Vertrauen in einen Dritten erfordert, um einen kleinen Teil davon umzusetzen, lassen sich die zusätzlichen Kosten der Dezentralisierung nicht rechtfertigen. Bei der Umsetzung von Verträgen, die sich im Rahmen von Gesetzgebungen auf echte Unternehmen aus der Praxis beziehen, wird es weiterhin eine rechtliche Aufsicht über die tatsächliche Umsetzung dieser Verträge geben, die den Netzwerkkonsens außer Kraft setzen kann, was die zusätzlichen Kosten der Dezentralisierung sinnlos macht. Gleiches gilt für die Dezentralisierung von Datenbanken von Finanzinstituten, die im Rahmen ihrer eigenen Aktivitäten als vertrauenswürdige Dritte gegenüber anderen Banken oder ihren Kunden erhalten bleiben. Zweitens muss der anfängliche Prozess selbst einfach genug sein, sodass gewährleistet werden kann, dass das verteilte Ledger auf vielen Nodes ausgeführt werden kann, ohne dass die Blockchain für eine Verteilung zu schwerfällig wird. Da sich der Prozess im Laufe der Zeit immer wiederholt, wird die Größe der Blockchain wachsen, was es für die verteilten Nodes immer unhandlicher macht, eine vollständige Kopie der Blockchain aufzubewahren. Dies könnte dazu führen, dass nur wenige große Computer die Blockchain verarbeiten können, wodurch die Dezentralisierung an Bedeutung verliert. Man muss an dieser Stelle unterscheiden zwischen den Nodes, die das Ledger beinhalten, und den dedizierten Minern, die den Proof of Work lösen, wie in Kapitel 8 erläutert. Miner müssen enorme Rechenleistungen aufwenden, um Transaktionen in das gemeinsame Ledger zu übertragen, während Nodes sehr wenig Energie benötigen, um eine Kopie des Ledgers zu führen, mit der sie die Richtigkeit der Transaktion der Miner überprüfen können. Deshalb können Nodes auf PCs betrieben werden, während einzelne Miner die Rechenleistung von Hunderten von PCs verwenden. Sollte der Betrieb des Ledgers selbst zu komplex werden, müssten die Nodes große Server statt PCs verwenden, was die Möglichkeit der Dezentralisierung vernichten würde. Die Bitcoin-Blockchain hat die Größe jedes Blocks auf 1 Megabyte begrenzt, was das Tempo, mit dem die Blockchain gewachsen ist, begrenzt hat. Diese Begrenzung ermöglicht es einfachen Computern, einen Knoten aktualisiert zu halten und zu betreiben. Sollte die Größe jedes Blocks zunehmen oder sollte die Blockchain für anspruchsvollere Prozesse verwendet werden, wie es von Blockchain-Enthusiasten angepriesen wird, würde sie zu groß werden, um auf einzelnen Computern ausgeführt zu werden. Die Zentralisierung des Netzwerks durch einige große Nodes, die sich im Besitz großer Institutionen befinden und von ihnen betrieben werden, würde nur dazu führen, dass der gesamte Sinn der Dezentralisierung verloren geht. Vertrauensloses digitales Bargeld war bisher die einzige erfolgreiche Implementierung der Blockchain-Technologie, gerade weil es sich um einen sauberen und einfachen technologischen Prozess handelt, der dazu führt, dass ein Ledger im Laufe der Zeit relativ langsam wächst. Das bedeutet, dass die Teilnahme am Bitcoin-Netzwerk für jeden Heimcomputer mit einer Internetverbindung in den meisten Ländern der Welt möglich ist. Die vorhersehbare kontrollierte Inflation erfordert ebenfalls wenig Rechenleistung, ist aber ein Prozess, dessen Dezentralisierung und Vertrauenslosigkeit den Endverbrauchern einen enormen Mehrwert bietet, wie in Kapitel 8 erläutert. Alle anderen monetären Medien werden heute von Parteien kontrolliert, die das Angebot aufblasen können, um von der gestiegenen Nachfrage zu profitieren. Dies gilt für Papierwährungen und Nicht-Edelmetalle, aber auch für Gold, das in großen Mengen von den Zentralbanken gehalten wird, die bereit sind, es an den Markt zu verkaufen, um zu verhindern, dass es zu schnell aufwertet und so die Papierwährungen verdrängt. Zum ersten Mal seit der Abschaffung des Goldstandards ist es für jeden möglich, über solides Geld zu verfügen. Diese höchst seltene Kombination aus einfacher Rechenleistung und hoher wirtschaftlicher Bedeutung ist der Grund, warum es möglich war, die Rechenleistung des Bitcoin-Netzwerks zum größten Netzwerk der Geschichte auszubauen. In den letzten 8 Jahren hat es sich als unmöglich erwiesen, einen anderen Anwendungsfall zu finden, der wertvoll genug ist, um die Verteilung auf Tausende von Node-Mitgliedern zu rechtfertigen und gleichzeitig einfach genug ist, um diesen Grad an Dezentralisierung zu erreichen. Die erste Schlussfolgerung aus dieser Analyse lautet, dass jede Änderung des Bitcoin-Protokolls, die die Größe der Blockchain erhöht, höchstwahrscheinlich nicht angenommen wird, nicht nur aus den zuvor genannten Gründen der Unveränderlichkeit, sondern auch, weil eine Vergrößerung der Blockchain die meisten Node-Betreiber daran hindern würde, ihre eigenen Nodes auszuführen. Da die Node-Betreiber diejenigen sind, die letztlich entscheiden, welche Software verwendet wird, kann man mit Sicherheit davon ausgehen, dass eine unnachgiebige, aber bedeutende Minderheit von Node-Betreibern die aktuelle Software weiterhin betreiben und ihre aktuellen Bitcoins behalten wird. Jeder Versuch, die Bitcoin-Software effektiv zu aktualisieren, würde nur zu einem weiteren wertlosen Altcoin führen, der sich zu Hunderten bereits bestehender Altcoins hinzugesellen darf. Die zweite Schlussfolgerung ist, dass alle Anwendungen der sogenannten Blockchain-Technologie, die als revolutionäre Bank- oder Datenbanktechnologie bezeichnet werden, gänzlich zum Scheitern verurteilt sind, sobald es darum geht, etwas mehr als nur ausgefeilte Präsentationen zu zeigen, die es niemals in die reale Welt schaffen werden, weil diese Konzepte für die vertrauenswürdigen Dritten, die sie betreiben würden, einen höchst ineffizienten Weg darstellen würden, um ihren Geschäftsmodellen nachzugehen. Es ist nicht möglich, dass eine Technologie, die speziell zur Eliminierung der Vermittlung durch einen Dritten entwickelt wurde, dem Vermittler, den diese Technologie eliminieren soll, einen nützlichen Zweck erfüllen könnte. Es gibt viele einfachere und weniger umständliche Möglichkeiten, Transaktionen aufzuzeichnen, aber dies ist die einzige Methode, die die Notwendigkeit einer vertrauenswürdigen dritten Partei überflüssig macht. Eine Transaktion ist an die Blockchain gebunden, weil viele Überprüfer miteinander konkurrieren, um die Transaktion gewinnbringend zu verifizieren. Dennoch muss keinem einzigen von ihnen vertraut werden, damit die Transaktion durchgeführt werden kann. Vielmehr wird ein Betrug von den anderen Netzwerkmitgliedern, die starke Anreize haben, die Integrität des Netzwerks zu wahren, sofort erkannt und rückgängig gemacht. Anders ausgedrückt ist Bitcoin ein System, das vollständig auf schwerfälliger und teurer Verifizierung basiert, sodass kein Vertrauen und keine Rechenschaftspflicht zwischen allen Parteien erforderlich sind. Es handelt sich um eine 100%ige Verifizierung und ein 0%iges Vertrauen. Entgegen dem Hype um Bitcoin ist es jedoch in allen anderen Bereichen des Geschäfts und Privatlebens nicht unbedingt gut, das Vertrauen in Dritte zu eliminieren. Sobald man den Mechanismus des Bitcoin-Betriebs verstanden hat, ist klar, dass man Kompromisse eingehen muss, wenn man zu einem System übergeht, das nicht auf vertrauenswürdige Dritte angewiesen ist. Die Vorteile liegen in der individuellen Souveränität über das Protokoll, der Widerstandskraft gegen die Zensur und der Unveränderlichkeit des Geldmengenwachstums und der technischen Parameter. Die Nachteile liegen darin, dass bei gleichem Arbeitsaufwand viel mehr Rechenleistung benötigt wird. Wenn man den naiven, futuristischen Hype einmal außen vor lässt, gibt es keinen Grund daran zu glauben, dass dies ein Kompromiss ist, der sich für viele lohnt. Es kann durchaus sein, dass sich dieser Kompromiss nur dann lohnt, wenn man ein weltweit homogenes, supranationales, solides Geld aus 2 wichtigen Gründen verwaltet. Erstens können die überhöhten Kosten für den Betrieb des Systems dadurch ausgeglichen werden, dass allmählich Teile des globalen Währungsmarktes erobert werden, der einen Wert von rund 80 Billionen Dollar umfasst. Zweitens liegt die Natur von gesundem Geld, wie zuvor erläutert, gerade darin, dass kein Mensch in der Lage ist, es zu kontrollieren. Deshalb eignet sich ein vorhersehbarer, unveränderlicher Algorithmus für diese Aufgabe besonders gut. Nachdem ich jahrelang über diesen Punkt nachgedacht habe, kann ich in keinem anderen Geschäftszweig einen ähnlichen Prozess finden, der einerseits so wichtig ist, dass er die zusätzlichen Kosten für die Eliminierung der Vermittlung wert ist, und der andererseits so transparent einfach ist, dass die Beseitigung jeder im Ermessen einer Einzelperson liegenden Entscheidung ein großer Vorteil wäre. Die Analogie zum Automobil ist hier aufschlussreich. Als Carl Benz 1885 einen Verbrennungsmotor zu einem Wagen hinzufügte, um das erste autonome Fahrzeug zu entwickeln, war der ausdrückliche Zweck dieser Maßnahme, Pferde von den Wagen zu verbannen und die Menschen davon zu befreien, sich ständig mit Pferdekot beschäftigen zu müssen. Benz versuchte nicht, Pferde schneller zu machen. Ein Pferd mit einem schweren Metallmotor zu belasten, würde es nicht schneller machen, sondern verlangsamen und gleichzeitig nichts dazu beitragen, die Menge an produziertem Kot zu reduzieren. Ebenso eliminiert die enorme Rechenleistung, die für den Betrieb des Bitcoin-Netzwerks erforderlich ist, wie in Kapitel 8 erläutert, die Notwendigkeit, dass ein vertrauenswürdiger Dritter Zahlungen verarbeitet oder die Geldversorgung bestimmt. Wenn der Dritte erhalten bliebe, dann wäre die gesamte Rechenleistung nichts weiter als eine sinnlose Stromverschwendung. Ob dieses Modell für Bitcoin weiter an Popularität und Akzeptanz gewinnen wird, wird sich erst noch zeigen. Es ist möglich, dass Bitcoin weiter wächst und viele Finanzintermediäre verdrängt. Es ist ebenso möglich, dass Bitcoin stagniert oder sogar versagt und verschwindet. Was nicht passieren kann, ist, dass die Blockchain von Bitcoin den Vermittlern einen Nutzen bringt, obwohl die Blockchain speziell als Ersatz der Vermittler entwickelt wurde. Für jeden vertrauenswürdigen Dritten, der Zahlungen, Handel oder Buchhaltung durchführt, ist die Blockchain eine äußerst kostspielige und ineffiziente Technologie. Eine Blockchain, die nicht für Bitcoin dient, kombiniert das Schlimmste aus beiden Welten. Die umständliche Struktur der Blockchain mit den Kosten und dem Sicherheitsrisiko vertrauenswürdiger Dritter. Es ist kein Wunder, dass es der Blockchain-Technologie 8 Jahre nach ihrer Erfindung noch nicht gelungen ist, eine erfolgreiche, marktreife, kommerzielle Anwendung zu etablieren, die nicht die ursprüngliche Anwendung betrifft, für die sie speziell entwickelt wurde. Bitcoin. Stattdessen ist ein regelgerechter Hype über das Potenzial der Blockchain-Technologie entstanden, begleitet von Konferenzen und hochkarätigen Diskussionen in Medien, Regierung, Wissenschaft, Industrie und dem Weltwirtschaftsforum. Von den Regierungen und Institutionen, die sich vom Hype anstecken ließen, wurden viele Millionen Dollar in Risikokapital, Forschung und Marketing investiert, ohne dass ein praktisches Ergebnis erzielt wurde. Blockchain-Berater haben Prototypen für den Aktienhandel, die Bestandsaufnahme, für Wahlen und die Zahlungsabwicklung entwickelt. Aber keines dieser Projekte wurde kommerziell umgesetzt, weil sie teurer sind als einfachere Methoden, die auf etablierten Datenbank- und Software-Stacks basieren, wie die Regierung von Vermont kürzlich feststellte. Zudem haben die Banken keine große Erfolgsbilanz bei der Anwendung früher technologischer Fortschritte für den eigenen Gebrauch vorzuweisen. Während Jamie Dimon, CEO von JP Morgan Chase, im Januar 2016 in Davos die Blockchain-Technologie ankündigte, waren die Open Financial Exchange-Schnittstellen seiner Bank, eine Technologie aus dem Jahr 1997, die für Aggregatoren eine zentrale Datenbank mit Kundeninformationen bietet, seit 2 Monaten ausgefallen. Im Gegensatz dazu entstand in nur 2 Monaten das Bitcoin-Netzwerk aus dem Blockchain-Design, nachdem Nakamoto die Technologie vorgestellt hatte. Bis heute arbeitet das Netzwerk ununterbrochen und ist mittlerweile auf ein Volumen von mehr als 150 Milliarden Dollar angewachsen. Die Blockchain war die Lösung für das Problem des elektronischen Bargeldes. Sie wuchs schnell, weil sie funktionierte, während Nakamoto anonym daran arbeitete und sich nur etwa 2 Jahre lang sporadisch per E-Mail meldete. Das Netzwerk brauchte keine Investition, Risikokapital, Konferenzen oder Werbung. Wie sich an dieser Darstellung erkennen lässt, ist die Vorstellung, dass eine Blockchain-Technologie zur Lösung spezifischer Probleme eingesetzt werden kann, stark zu bezweifeln. Es ist viel präziser, die Blockchain-Struktur stattdessen als integralen Bestandteil des Bitcoin-Betriebs und seiner Testnetze und Nachahmer zu verstehen. Dennoch wird der Begriff der Blockchain-Technologie vereinfachend für aufklärende Erläuterungen verwendet. Der nächste Abschnitt dieses Kapitels untersucht die am häufigsten angepriesenen Anwendungsfälle für die Blockchain-Technologie, während der darauffolgende Abschnitt die wichtigsten Hindernisse für ihre Anwendung in Bezug auf die genannten Anwendungsfälle identifiziert. Mögliche Anwendungen der Blockchain-Technologie. Ein Überblick über Startups und Forschungsprojekte in Bezug auf die Blockchain-Technologie kommt zu dem Ergebnis, dass sich die Einsatzmöglichkeiten von Blockchains in 3 Hauptbereiche unterteilen lassen. Digitale Zahlungen. Die derzeitigen kommerziellen Mechanismen für die Abwicklung von Zahlungen basieren auf zentralisierten Kontenbüchern, um alle Transaktionen zu erfassen und Kontensalden zu führen. Im Wesentlichen wird eine Transaktion einmalig von den Transaktionspartnern an einen Vermittler übermittelt. Dieser überprüft als nächstes ihre Gültigkeit und passt entsprechend beide Konten an. In einer Blockchain wird die Transaktion an alle Netzwerknodes übertragen, was eine viel größere Übertragungs- und Rechenleistung sowie mehr Zeit erfordert. Die Transaktion wird zudem Teil der Blockchain, die auf jeden teilnehmenden Computer kopiert wird. Dieser Vorgang ist langsamer und teurer als die zentrale Abwicklung und erklärt, warum Visa und Mastercard 2000 Transaktionen pro Sekunde abwickeln, während Bitcoin bestenfalls 4 abwickeln kann. Bitcoin verwendet die Blockchain nicht, weil sie schnellere und billigere Transaktionen ermöglicht, sondern weil sie die Notwendigkeit beseitigt, auf die Vermittlung durch Dritte zu vertrauen. Transaktionen werden freigegeben, weil die Nodes um ihre Überprüfung konkurrieren. Aber kein einzelner Node muss dazu vertrauenswürdig sein. Dritte Vermittler, die sich vorstellen, dass sie ihre Leistungen durch den Einsatz einer Technologie verbessern können, die die Effizienz und Geschwindigkeit opfert, um insbesondere die Vermittlung durch Dritte zu entfernen, werden enttäuscht sein. Für jede von einer Zentralstelle kontrollierte Währung wird es immer effizienter sein, Transaktionen zentral zu erfassen. Was sich eindeutig erkennen lässt, ist, dass Blockchain-Zahlungsanwendungen mit einer eigenen dezentralen Währung der Blockchain und nicht mit zentral gesteuerten Währungen erfolgen müssen. Verträge. Derzeit werden Verträge im Allgemeinen von Anwälten entworfen, von Gerichten beurteilt und von der Polizei durchgesetzt. Kryptografische Systeme mit Smart Contracts, intelligenten Verträgen wie Ethereum, kodieren Verträge in eine Blockchain, um die Verträge selbst ausführend zu machen, ohne Möglichkeit der Berufung oder Umkehrung und außerhalb der Reichweite von Gerichten und Polizei. Programmcode ist Gesetz, lautet ein von den Smart Contract-Programmierern verwendetes Motto. Das Problem bei diesem Konzept ist, dass die Sprache, mit der Anwälte Verträge entwerfen, von weitaus mehr Menschen verstanden wird als die Programmiersprache, die von Smart Contract-Entwicklern verwendet wird. Es gibt wahrscheinlich nur wenige hundert Menschen weltweit, die über das technische Fachwissen verfügen, um die Auswirkungen eines Smart Contract vollständig zu verstehen. Und selbst sie könnten eklatante Softwarefehler übersehen. Auch wenn mehr Programmierer die für die Ausführung dieser Verträge notwendigen Programmiersprachen beherrschen würden, so wären die wenigen Programmierer, die diese Sprache am besten beherrschen, per Definition weiterhin im Vorteil gegenüber allen anderen. Programmierkompetenz wird den Erfahrensten immer einen strategischen Vorteil gegenüber allen anderen bieten. Dies alles wurde bei der ersten Implementierung von Smart Contracts im Ethereum-Netzwerk der dezentralen autonomen Organisation DAO deutlich. Nachdem mehr als 150 Millionen Dollar in diesen Smart Contract investiert wurden, konnte ein Angreifer den Code so ausführen, dass etwa ein Drittel aller Vermögenswerte der DAO auf sein eigenes Konto umgeleitet wurde. Es wäre wohl unzutreffend, diesen Angriff als Diebstahl zu bezeichnen, denn alle Einleger hatten akzeptiert, dass ihr Geld durch das Programm und nichts anderes kontrolliert werden würde, und der Angreifer tat nichts anderes, als das Programm so auszuführen, wie es von den Einlegern akzeptiert wurde. Nach dem DAO-Hack haben die Ethereum-Entwickler eine neue Version von Ethereum entwickelt, bei der dieser peinliche Fehler nie auftrat. Dieser erneute Einsatz von subjektiven menschlichen Management-Aktivitäten steht im Widerspruch zu dem Ziel, einen Programmcode in eine Gesetzmäßigkeit umzuwandeln und stellt die gesamte Grundlage von Smart Contracts in Frage. Ethereum ist die zweitgrößte Blockchain nach Bitcoin in Bezug auf ihre Rechenleistung. Und während die Bitcoin-Blockchain faktisch nicht rückgängig gemacht werden kann, kann Ethereum sehr wohl rückgängig gemacht werden. Was bedeutet, dass alle Blockchains, die kleiner sind als Bitcoin, effektiv zentralisierte Datenbanken unter der Kontrolle ihrer Betreiber sind. Es stellt sich heraus, dass Programmcode nicht wirklich Gesetz ist, weil die Betreiber dieser Verträge das, was der Vertrag ausführt, außer Kraft setzen können. Smart Contracts haben Gerichte nicht durch Programmcode ersetzt, sondern durch Softwareentwickler mit wenig Erfahrung, Wissen oder Verantwortlichkeit bei der Schlichtung. Es bleibt abzuwarten, ob Gerichte und Anwälte unbeteiligt bleiben werden, während die Auswirkungen solcher Abspaltungen weiter erprobt werden. Die DAO war die erste und bisher einzige ausgeklügelte Anwendung eines Smart Contract innerhalb einer Blockchain, und die Erfahrung zeigt, dass eine breitere Implementierung noch lange nicht erfolgt ist, falls sie überhaupt noch stattfinden sollte. Alle anderen Anwendungen existieren derzeit nur als Prototypen. Vielleicht könnten sich solche Verträge in einer hypothetischen Zukunft, in der Programmierkompetenz weitaus häufiger vorkommt und der Programmcode berechenbarer und zuverlässiger wird, öfter etablieren. Wenn der Betrieb solcher Verträge jedoch nur den Bedarf an Rechenleistung erhöht und die Verträge dennoch der Bearbeitung, der Abspaltung und der Überstimmung durch die Ingenieure der Blockchain unterliegen, dann dient die gesamte Übung nur der Generierung von Schlagwörtern und Werbung. Es ist weitaus wahrscheinlicher, dass Smart Contracts in Zukunft in gesicherten, zentralisierten Computern existieren werden, die von vertrauenswürdigen Dritten betrieben und gegebenenfalls überschrieben werden können. Dies legt Blockchain-basierte Smart Contracts als editierbare Verträge fest und reduziert gleichzeitig die erforderliche Rechenleistung und die möglichen Angriffsvektoren, die sie kompromittieren können. Für tatsächliche, betrieblich tätige Blockchains wird es wahrscheinlich nur eine Nachfrage nach einfachen Verträgen geben, deren Programmcode leicht verifiziert und verstanden werden kann. Der einzige Grund für die Verwendung solcher Verträge in einer Blockchain und nicht auf einem zentralisierten Computersystem wäre, dass die Verträge in irgendeiner Form die native Währung der Blockchain verwenden, da alle sonstigen Verträge besser ohne die zusätzliche Belastung durch ein verteiltes Blockchain-System durchgesetzt und überwacht werden können. Die einzigen sinnvollen vertraglichen Blockchain-Anwendungen sind einfache, zeitprogrammierte Zahlungen und Multisignatur-Wallets, die alle mit der eigenen Währung der Blockchain durchgeführt werden, meist im Bitcoin-Netzwerk. Datenbank und Datensatzverwaltung. Die Blockchain ist ein zuverlässiges und manipulationssicheres Register für Datenbanken und Vermögenswerte, aber nur für die native Währung der Blockchain an sich und auch nur dann, wenn die Währung wertvoll genug ist, damit das Netzwerk über eine ausreichende Rechenleistung verfügt, um Angriffen standzuhalten. Für jeden anderen Vermögenswert, ob physisch oder digital, ist die Blockchain nur so zuverlässig wie diejenigen, die für die Herstellung der Verbindung zwischen dem Vermögenswert und dem, was auf den Vermögenswert in der Blockchain verweist, verantwortlich sind. Es gibt hier keine Effizienz- oder Transparenzgewinne durch die Verwendung einer berechtigungsbasierten Blockchain, da die Blockchain nur so zuverlässig ist wie die Partei, die die Berechtigung zum Schreiben auf der Blockchain erteilt. Die Einführung einer Blockchain für die Aufzeichnungen dieser Partei wird sie nur langsamer machen und gleichzeitig keine Sicherheit oder Unveränderlichkeit hinzufügen, da es keinen Proof of Work gibt. Das Vertrauen in Drittanbieter muss erhalten bleiben, während die Rechenleistung und der Zeitaufwand für den Betrieb der Datenbank steigen. Eine mit einem Token gesicherte Blockchain könnte als notarieller Service verwendet werden, bei dem Verträge oder Dokumente auf einen Transaktionsblock gehasht werden, sodass jede Partei auf den Vertrag zugreifen und sicherstellen kann, dass die angezeigte Version diejenige ist, die zu diesem Zeitpunkt gehasht wurde. Ein solcher Dienst würde einen Markt für knapp bemessene Blockgrößen erschaffen, lässt sich aber in keiner Blockchain ohne native Währung realisieren. Die wirtschaftlichen Nachteile der Blockchain-Technologie. Ausgehend von der Untersuchung der drei vorhergehenden möglichen Anwendungen der Blockchain-Technologie lassen sich fünf Haupthindernisse für eine breitere Akzeptanz feststellen. Erstens, Redundanz. Jede Transaktion, die bei jedem Mitglied des Netzwerks aufgezeichnet wird, ist eine sehr kostspielige Redundanz, deren einziger Zweck darin besteht, die Einmischung durch Dritte zu verhindern. Für jeden Vermittler, ob finanzieller oder rechtlicher Art, ist es sinnlos, diese Redundanz hinzuzufügen und gleichzeitig Vermittler zu bleiben. Es gibt keinen triftigen Grund für eine Bank, eine Aufzeichnung aller ihrer Transaktionen mit allen Banken teilen zu wollen, noch gibt es einen Grund für eine Bank, erhebliche Ressourcen für Strom und Rechenleistung aufwenden zu wollen, um die Transaktionen anderer Finanzinstitute untereinander zu erfassen. Diese Redundanz führt zu erhöhten Kosten, ohne einen tatsächlichen Nutzen zu erbringen. Zweitens, Skalierbarkeit. In einem verteilten Netzwerk, in dem alle Nodes alle Transaktionen erfassen, wird das gemeinsame Transaktionsledger exponentiell schneller wachsen als die Anzahl der Netzwerkteilnehmer. Die erforderlichen Speicher- und Rechenleistungen werden für die Mitglieder eines verteilten Netzwerks weitaus größer sein als bei einem zentralen Netzwerk gleicher Größe. Eine Blockchain wird in Bezug auf eine effektive Skalierung immer auf dieses Hindernis stoßen, was erklärt, warum Bitcoin-Entwickler, die nach Lösungen für die Skalierung suchen, sich vom reinen dezentralen Blockchain-Modell abwenden und Zahlungen auf zweiten Ebenen, wie im Lightning Network oder außerhalb der Blockchain mit Vermittlern, akzeptieren. Es gibt einen klaren Kompromiss zwischen Größe und Dezentralisierung. Sollte eine Blockchain für größere Transaktionsvolumina konzipiert werden, müssen die Blöcke vergrößert werden, was die Kosten für den Beitritt zum Netzwerk erhöhen und zu weniger Nodes führen würde. Das Netzwerk wird daher zu Zentralisierung tendieren. Der kostengünstigste Weg für ein großes Transaktionsvolumen ist die Zentralisierung in einem Node. Drittens, Einhaltung der Vorschriften. Eine Blockchain mit eigener Währung, wie etwa Bitcoin, existiert abseits des Gesetzes. Es gibt praktisch nichts, was eine Regierungsbehörde tun kann, um ihren Betrieb zu beeinflussen oder zu ändern. Die Vorsitzende der US-Notenbank hat dazu sogar angemerkt, dass die Notenbank keinerlei Befugnisse besitzt, um Bitcoin in irgendeiner Weise zu regulieren. Im Bitcoin-Netzwerk wird etwa alle 10 Minuten ein neuer Block freigegeben, der alle gültigen Transaktionen enthält, die in diesen 10 Minuten durchgeführt wurden, und nichts anderes. Transaktionen werden genehmigt, wenn sie gültig sind, und werden nicht genehmigt, wenn sie ungültig sind. Und es gibt nichts, was die Regulierungsbehörden tun können, um den Konsens der Netzwerkprozessoren aufzuheben. Der Einsatz von Blockchain-Technologie in stark regulierten Branchen wie Recht oder Finanzen mit anderen Währungen als Bitcoin wird zu regulatorischen Problemen und rechtlichen Komplikationen führen. Regulierungen wurden für eine Infrastruktur entwickelt, die sich stark von jener einer Blockchain unterscheidet, und die Regeln lassen sich nicht einfach an den Betrieb der Blockchain anpassen, insbesondere nicht in Bezug auf die radikale Offenheit, mit der alle Datensätze an alle Netzwerkmitglieder verteilt werden. Darüber hinaus funktioniert eine Blockchain online über mehrere Jurisdiktionen mit unterschiedlichen regulatorischen Regelwerken hinweg, sodass eine Einhaltung aller Regeln schwer zu gewährleisten wäre. Viertens, Unumkehrbarkeit. Bei Zahlungen, Verträgen oder Datenbanken, die von Vermittlern betrieben werden, können menschliche oder softwarebedingte Fehler leicht rückgängig gemacht werden, indem man sich an den Vermittler wendet. In einer Blockchain gestalten sich die Dinge unendlich komplizierter. Sobald ein Block bestätigt wurde und neue Blöcke hinzugefügt werden, ist es nur noch möglich, eine seiner Transaktionen rückgängig zu machen, indem 51% der Rechenleistung des gesamten Netzwerks für die Rückabwicklung des Netzwerks bereitgestellt werden, wobei alle diese Nodes vereinbaren müssten, gleichzeitig in eine geänderte Blockchain zu wechseln und hoffen müssten, dass die anderen 49% nicht ihr eigenes Netzwerk starten und sich stattdessen dem neuen Netzwerk anschließen werden. Je größer das Netzwerk, desto schwieriger ist es, fehlerhafte Transaktionen rückgängig zu machen. Die Blockchain-Technologie soll schließlich Bargeldtransaktionen online replizieren, was die Unumkehrbarkeit von Bargeldtransaktionen beinhaltet und keinen der Vorteile der depotführenden Vermittlung bei Rechtsbehelfen und Revisionen umfasst. Menschliche und softwarebedingte Fehler treten in Bankwesen ständig auf, und die Verwendung einer Blockchain-Struktur würde nur dazu führen, dass diese Fehler weitaus teurer zu beheben sind. Der DAO-Vorfall zeigte, wie teuer und langwierig sich eine solche Umkehrung auf einer Blockchain gestalten würde. Die erforderliche Umkehrung erforderte wochenlange Programmierarbeiten und PR-Kampagnen, um die Netzwerkmitglieder dazu zu bringen, sich mit der Einführung der neuen Software einverstanden zu erklären. Und selbst nach all diesem Aufwand existierte die alte Blockchain weiter und verlor einen erheblichen Teil ihres Wertes und der Hashing-Power des alten Netzwerks. Dieser Verlust führte dazu, dass nunmehr zwei Datensätze der vorherigen Transaktion existieren, einer, in welcher der DAO-Angriff erfolgreich war, und ein zweiter, in der er nicht stattfand. Wenn das zweitgrößte Netzwerk in Bezug auf die Rechenleistung seine Blockchain-Aufzeichnungen nachträglich ändern lassen kann, weil die Transaktionen nicht in einer Weise erfolgen, die den Interessen des Entwicklungsteams entsprechen, dann ist die Ansicht, dass jede andere Blockchain wirklich nur durch Rechenleistung reguliert wird, nicht vertretbar. Die Konzentration von Devisenbesitz, Rechenleistung und Programmierkenntnissen in den Händen einer Gruppe von Personen, die de facto Kollegen in einem privaten Unternehmen sind, macht den Zweck der Umsetzung dieser aufwendigen Struktur zunichte. Eine solche Umkehrung ist bei Bitcoin äußerst unpraktisch und unwahrscheinlich, und zwar aus den in Kapitel 9 dargelegten Gründen, vor allem, weil jede Partei im Bitcoin-Netzwerk nur dann in der Lage ist, dem Netzwerk beizutreten, wenn sie den bestehenden Konsensregeln zustimmt. Die gegensätzlichen Interessen der einzelnen Mitglieder des Ökosystems haben immer dazu geführt, dass das Netzwerk nur dadurch gewachsen ist, weil es freiwillige Beiträge von Menschen erhält, die bereit sind, die Konsensregeln zu akzeptieren. In Bitcoin sind die Konsensregeln konstant und die Benutzer können frei wählen, ob sie daran teilnehmen oder gehen. Für jedes andere Blockchain-Projekt, das durch Nachahmung des Bitcoin-Designs entstanden ist, gab es immer eine bestimmte Personengruppe, die für die Festlegung der Regeln des Systems verantwortlich war und somit die Möglichkeit hatte, diese zu ändern. Während Bitcoin im Rahmen der etablierten Konsensregeln durch menschliches Handeln wuchs, wuchsen alle anderen Projekte durch aktives Human Design und aktives Management. Bitcoin hat sich seinen Ruf als unveränderlich dadurch erworben, dass es sich jahrelang erfolgreich gegen Veränderungen widersetzt hat. Kein anderes Blockchain-Projekt kann einen solchen Anspruch erheben. Eine Blockchain, die veränderbar ist, ist eine funktionell sinnlose Übung in der technischen Sophistik. Sie verwendet eine komplexe und teure Methode zur Freigabe, um die Vermittlung durch Dritte zu eliminieren und Unveränderlichkeit herzustellen, gewährt einem Vermittler dann aber die Fähigkeit, diese Unveränderlichkeit aufzuheben. Die derzeit gängige Praxis in diesen Bereichen umfasst die Reversibilität und Überwachung durch Rechts- und Regulierungsbehörden, setzt aber kostengünstigere, schnellere und effizientere Methoden ein. Fünftens, Sicherheit. Die Sicherheit einer Blockchain-Datenbank ist vollständig abhängig von der aufgewendeten Rechenleistung für die Überprüfung von Transaktionen und dem Proof of Work. Die Blockchain-Technologie kann man am besten als Umwandlung von elektrischer Energie in überprüfbare, unbestreitbare Aufzeichnungen über Eigentum und Transaktionen verstehen. Damit dieses System sicher ist, müssen die Prüfer, die die Rechenleistung aufwenden, in derselben Währung des Zahlungssystems entschädigt werden, um ihren Anreiz mit der Solidität und Langlebigkeit des Netzes in Einklang zu bringen. Wenn die Bezahlung für die Rechenleistung in einer anderen Währung erfolgt, dann ist die Blockchain im Wesentlichen ein privates Aufzeichnungssystem, das von demjenigen geführt wird, der für die Rechenleistung bezahlt. Die Sicherheit des Systems ist nur so sicher wie die zentrale Partei, die die Miner finanziert, wird jedoch durch den Betrieb eines gemeinsamen Ledgers kompromittiert, was viele Möglichkeiten für Sicherheitsverletzungen eröffnet. Ein offenes, dezentrales System, das auf der Verifizierung durch Rechenleistung aufbaut, ist umso sicherer, je offener das System ist und je größer die Anzahl der Netzwerkmitglieder ist, die die Rechenleistung für die Verifizierung aufwenden. Ein zentralisiertes System, das auf einem Single Point of Failure basiert, ist weniger sicher, da eine größere Anzahl von Netzwerkmitgliedern in der Lage ist, die Blockchain mit Daten zu füllen und jedes zusätzliche Netzwerkmitglied eine potenzielle Sicherheitsbedrohung darstellt. Blockchain-Technologie als Mechanismus für die Erzeugung von elektronischem Bargeld. Die bisher einzige kommerziell erfolgreiche Anwendung der Blockchain-Technologie ist elektronisches Bargeld, insbesondere Bitcoin. Die gängigsten potenziellen Anwendungen, die für Blockchain-Technologie angepriesen werden, wie Zahlungen, Verträge und Registrierung von Vermögenswerten, sind nur insoweit funktionsfähig, als sie mit der dezentralen Währung der Blockchain betrieben werden. Sämtliche Blockchains ohne eigene Währungen haben es nicht vom Prototypenstadium in die kommerzielle Umsetzung geschafft, da sie nicht mit den aktuellen Best Practices in ihren Märkten konkurrieren können. Das Design von Bitcoin ist seit 9 Jahren online frei verfügbar und Entwickler können es kopieren und verbessern, um kommerzielle Produkte einzuführen. Dennoch sind bis heute keine solchen Produkte erschienen. Der Markttest zeigt, dass sich die Redundanzen bei der Transaktionsaufzeichnung und dem Proof of Work nur dadurch rechtfertigen lassen, dass man damit elektronisches Bargeld und ein Zahlungsnetzwerk erzeugt, das ohne Vermittlung Dritter auskommt. Der Besitz von elektronischem Bargeld sowie Transaktionen können in sehr kleinen Datenmengen kommuniziert werden. Andere betriebswirtschaftliche Fälle, die höhere Datenanforderungen haben, wie Massenzahlungen und Verträge, werden im Blockchain-Modell unausführbar schwerfällig. Für alle Anwendungen, an denen Vermittler beteiligt sind, bietet die Blockchain keine wettbewerbsfähige Lösung. Die Blockchain-Technologie wird keine Anwendung in Branchen finden, die auf das Vertrauen in Vermittler angewiesen sind, denn allein die Anwesenheit von Vermittlern macht alle Kosten, die mit dem Betrieb einer Blockchain verbunden sind, unnötig. Sämtliche Blockchain-basierten Anwendungen sind nur dann wirtschaftlich sinnvoll, wenn ihr Betrieb auf den Einsatz von elektronischem Bargeld angewiesen ist. Zudem sind die Anwendungen nur dann sinnvoll, wenn der durch das elektronische Bargeld verursachte Wegfall des Vermittlers einen wirtschaftlichen Nutzen bringt, der die Verwendung regulärer Währungen und Zahlungskanäle übertrifft. Gute Entwicklungsarbeit beginnt mit einem klar definierten Problem und versucht, eine optimale Lösung dafür zu finden. Eine optimale Lösung löst nicht nur das Problem, sondern enthält per Definition auch keinen irrelevanten oder überflüssigen Überschuss. Der Schöpfer von Bitcoin war motiviert, ein Peer-to-Peer Electronic Cash zu erschaffen und entwickelte genau dafür eine Lösung. Außer für den Fall, dass man keine Kenntnisse über die Funktionsweise dieses Systems besitzt, gibt es keinen triftigen Grund davon auszugehen, dass dieses System für andere Funktionen geeignet wäre. Nach 9 Jahren und mit Millionen von Nutzern kann man mit Sicherheit sagen, dass die Entwicklung der Bitcoin-Blockchain erfolgreich bei der Erzeugung von digitalem Bargeld ist und, was nicht weiter überraschen dürfte, bei nichts anderem. Dieses elektronische Bargeld kann für kommerzielle und digitale Anwendungen verwendet werden, aber es ist nicht sinnvoll, die Blockchain-Technologie als eigenständige technologische Innovation für Anwendungen in verschiedenen Bereichen in Erwägung zu ziehen. Die Blockchain lässt sich am besten wie ein integriertes Zahnrad in einer Maschine verstehen, das Peer-to-Peer Electronic Cash mit vorhersehbarer Inflation erzeugt.